Aus Anlass des bedeutsamen Tages des Leuchtenden Sterns, des Geburtstages von Kim Jong-il, besuchen täglich viele Angehörige der Volksarmee, werktätige Alu-Kreise und Schichten, jugendliche Studenten und Schüler, die historische revolutionäre Gedenkstätte Zhangjiasan. Sie ist ein historischer Ort, wo Kim Jong-il im Oktober 1953 20 Tage lang war, dabei Kim Il-sung das Wohlergehen wünschte und seinen Willen festigte, die US-Aggressoren zu vertreiben und die helle Zukunft des mit dem Sieg gekrönten Vaterlandes herbeizuführen.